Tecenti unus, dicere, dicere, dicet, dequit, sich ziemen. Decens, decentis, schicklich, anständig. Decus, decoris, neutrum. Der Schmuck, die Würde, die Ehre, vergleiche auch dezent, oder decent, decens. Decorus, decora, decorum. Schicklich, geziemend, decorous. Dedicate. Es ziemt sich nicht. Unpersönliches Verb. Dedecus. De decoris, neutrum. Die Schande, die Schmach. Also Dekus ist die Würde, die Ehre, der Schmuck. Und Dedecus ist die Schande. Ja, es wird Decet und Dedecet. Dinius. Dinie, dinium. Mit Ablativ? Würdig, wert sein, einer Sache wert sein. Aber mit dem Ablativ, nicht im Genitiv. Laude dinius. Lobenswert. Dignitas, dignitatis, feminin. Die Würde, das Ansehen, dignity. Dignitas, dignitatis. Dignari. Für würdig halten. Indignus, indigne, indignum, unwürdig, unziemlich. Auctoritas, auctoritatis. Das Ansehen, die Bedeutung, der Einfluss, Authority. Augustus, Augusta, Augustum. Erhaben, ehrwürdig, August. Gravis, grave, gewichtig, angesehen. Gravitas, gravitatis, die Bedeutung, die Würde, der Ernst. Honor, Honoris. Maskulin. Die Ehre, das Ansehen. Honorem habere. Ehre erweisen. Honorare. Ehren, auszeichnen, to honor. Honestus, honesta, honestum. Geehrt, angesehen. Honestas, honestatis, feminin. Ansehen, Ehrenhaftigkeit. Honorificus. Ehrenvoll. Honorificus. Nobilis, nobile, bekannt, berühmt, vornehm. Nobilitas, nobilitatis, feminin. Berühmtheit der Adel. Injobilis, injobile, unbekannt, unberühmt. Ignominia, ignominia, ignominia. Schande, die Entehrung, ignominy. Clarus, clara, clarum. Berühmt, aus Verdienst. Praeclarus, praeclara, praeclarum. Vortrefflich, hochberühmt. Celebr, celebris, celebre. Berühmt. Von Dingen. Celebrity. Illustris. Illustre. Berühmt, glänzend. Illustris. Insignis. Insigne. Auffallend, ausgezeichnet. Gloria, Gloria. Der Ruhm, die Ehre. Glory. Gloriari. Sich rühmen. Gloriosus, gloriosa, Gloriosum. Ruhmvoll, ruhmsüchtig. Glorious. Gloria florere. Sehr berühmt sein. Fama. Famae. Guter Ruf, Berühmtheit. Fame. Famosus, famosa, famosum. Famous, berühmt, berüchtigt. Infamis, infame. Berüchtigt, verrufen. Infamia, infamia. Die Schande. Infamous, infamy. Der Verruch. Viriri, virro, viritus, virtusum, achten, verehren, scheuen auch, scheuen aus Ehrfurcht, viricundia, viricundia. Die Achtung, die Ehrfurcht, die Scheu. Contumilia. Contumilia. Die Ehrenkränkung, die Schmähung durch Worte oder Taten. Turpis, Turpe, schändlich, schimpflich. Turpitudo, turpitudinis, feminin, die Schmach, die Entehrung. Turpitude. Flagitium, flagitium. Flagitium, flagitium, Schande, Schandtat, Schimpf, neutrum Wort, flagitium, flagiti, flagitiosus, flagitiosa, flagitiosum, schändlich, schimpflich.